Hierauf wird das Reich der Himmel gleich sein 10 Jungfrauen, die mit ihren Lampen zum Empfange des Bräutigams auszogen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 waren klug. So nahmen denn die Törichten die Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in den Gefäßen nebst ihren Lampen. Als aber der Bräutigam zögerte, nickten sie alle ein und schliefen. Mitten in der Nacht aber entstand ein Geschrei, siehe da der Bräutigam, geht hinaus zum Empfang. Hierauf wachten die Jungfrauen alle auf und richteten ihre Lampen. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Die Klugen aber antworteten, es möchte nicht reichen für uns und euch, geht lieber hin zu den Verkäufern und kaufet euch. Da sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, zogen mit ihm ein zur Hochzeit, und die Türe war zugeschlossen. Nachher aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wachet nun, weil ihr den Tag nicht wisset noch die Stunde. Es ist wie bei einem Menschen, der verreiste, seine Knechte berief und ihnen seine Habe übergab und gab dem einen 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Fähigkeit und verreiste. Alsobald ging hin, der die 5 Talente bekommen, trieb sie um und gewann weitere 5. Ebenso der die 2 erhalten, gewann weitere 2. Aber der das eine erhalten, ging hin, scharte die Erde auf und vergrub das Geld seines Herrn. Lange Zeit darauf aber kommt der Herr jener Knechte und hält Rechnung mit ihnen. Und der die 5 Talente erhalten hatte, kam herbei und brachte 5 weitere Talente und sagte, Herr, du hast mir 5 Talente übergeben, siehe, ich habe 5 weitere Talente gewonnen. Sagte sein Herr zu ihm, gut, du braver und treuer Knecht, du bist über weniges getreu gewesen, ich will dich über viel setzen, gehe ein zu deines Herrn Freude. Es kam auch der mit den 2 Talenten herzu und sagte, Herr, du hast mir 2 Talente übergeben, siehe, ich habe 2 weitere Talente gewonnen. Sagte sein Herr zu ihm, gut, du braver und treuer Knecht, du bist über weniges treu gewesen, ich will dich über viel setzen, gehe ein zu deines Herrn Freude. Es kam aber auch der, welcher das eine Talent bekommen hatte, und sagte, Herr, ich kannte dich als einen harten Mann, dass du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nichts ausgestreut, so fürchtete ich mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde, siehe, da hast du das deinige. Aber sein Herr antwortete ihm, du böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nichts ausgestreut. So musstest du mein Geld den Wechslern bringen, und wenn ich dann kam, so holte ich mir das meinige mit Zins. Darum nehmet ihm das Talent und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und immer mehr gegeben werden, wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen werden, das er hat. Und den unnützen Knecht werfet hinaus in die Finsternis draußen, da wird sein Heulen und Zähneknirschen. Wenn aber der Sohn des Menschen kommt in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, hierauf wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit, und es werden vor ihm versammelt werden alle Völker, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte scheidet die Schafe von den Böcken, und er wird die Schafe auf seine rechte, die Böcke aber auf seine linke Seite stellen. Hierauf wird der König sagen zu denen auf seiner Rechten, geht hin, ihr Gesegnete meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von der Schöpfung der Welt her. Ich habe gehungert und ihr gabt mir zu essen, ich habe gedürstet und ihr habt mich getränkt, ich war fremd und ihr habt mich eingeladen, bloß und ihr habt mich bekleidet, ich war krank und ihr habt nach mir gesehen, ich war im Gefängnis und ihr kamet zu mir. Hierauf werden ihm die Gerechten antworten, Herr, wann haben wir dich hungern sehen und gespeiset? Oder durstig und getränkt? Wann haben wir dich fremd gesehen und eingeladen, oder bloß und bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, so viel ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan, habt ihr mir getan. Hierauf wird er auch sagen zu denen auf der Linken, geht hinweg von mir, ihr Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist den Teufeln und seinen Engeln. Denn ich habe gehungert und ihr gabt mir nicht zu essen, ich habe gedürstet und ihr habt mich nicht getränkt, ich war fremd und ihr habt mich nicht eingeladen, bloß und ihr habt mich nicht bekleidet, krank und im Gefängnis, und ihr habt nicht nach mir gesehen. Hierauf werden auch sie antworten, Herr, wann haben wir dich hungern oder dürsten oder fremd oder bloß oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht gedient? Hierauf wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, so viel ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, habt ihr auch mir nicht getan. Und es werden hingehen diese zu ewiger Strafe, die Gerechten aber zu ewigem Leben.